Abschnitt 25 aus David schlägt die Harfe von Richard U. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 1. Frauen haben keine Seele. Das hat ein Kirchenkonzil gelehrt. Die rechte Erkenntnis der unbekleideten Jainas, der Anhänger des ehrwürdigen Vartamana Jayaputra, hat es ergründet, und der alles zerlegende Geist der Talmudisten hegt keinen Zweifel daran. Man empfindet es auch selbst. Die Seelenlosigkeit bedarf also keines weiteren Beweises. Frauen haben auch keinen Verstand, keine Logik, keinen Einblick in tiefere Zusammenhänge. Jedermann, wenn auch nicht jede Frau, gibt zu, dass die Natur diese Gaben ausschließlich dem männlichen, für die Herrschaft über die Erde bestimmten Geschlechte vorbehält. Die Frau hat eigentlich auch keinen Körper, allenfalls einen Leib. Die eckige und kantige, nicht vom Fett weichlich und wulstig zu nichtssagenden Rundungen ausgebauchte Schlankheit, die allein die Sinne entzückende, gerade Linie, die die männlichen Menschen ausnahmslos besitzen, ist den Frauen versagt. Auch keine edlen Charaktereigenschaften besitzen sie. Ihre sogenannte Güte ist Mangel an straffem Willen und an energischer Betonung des werten Ich. Gemüt ist Fehlen wahrhafter Kampfeshärte, Zärtlichkeit und Fürsorge zeugen von erbarmungswürdiger Unselbstständigkeit. Eitelkeit, Verlogenheit, Zorn, Schwatzsucht, Trägheit, all dies findet man nur bei Frauen. Dies haben die Männer aller Zeiten und Völker festgestellt, ohne Widerspruch in sich selbst und untereinander zu finden. Nichts Bejahendes gibt es also im Wesen, im Leben, in der körperlichen und geistigen Anlage der Frau. Und die unerbittliche Klarheit der Folgerungen erzwingt den Schluss, dass diese völlige Verneinung auf allen Gebieten keine Wirklichkeit ist, sondern nur ein Begriff. Ein weiser Mann wird deshalb den törichten und aussichtslosen Versuch unterlassen, sich mit einem solchen Phantom seiner eigenen Vorstellung zu verbinden, etwa zu dem unmöglichen Zweck der Fortpflanzung oder zu irgendeinem anderen Behufe. Gäbe es aber leibhafte Frauen, so wird der weise Mann seinen Verkehr mit ihnen auf das Mindestmaß beschränken. Nur mit einem einzigen Exemplar wird er sich befassen, zumal sie ja alle völlig gleich geartet und gestaltet sind. So haben es die klugen Männer immer gehalten. Wann und wo in der Geschichte der Menschheit hätte ein Weib Macht oder Einfluss über einen verständigen und besonnenen Mann gehabt? Niemals. Auch für König David zum Beispiel, der in seinen Alterstagen sehr weise und sehr bedeutend war, spielten die Frauen keine besondere, sondern nur die Hauptrolle. Trotz aller logischen Regeln war er geneigt, sie für etwas sehr Wirkliches zu nehmen. Bisweilen, zuvörderst zur Nachtzeit, war das ganz vergnüglich, meist aber verursachte es Placken und manchen erheblichen Seufzer. Er kannte sein Geweib kaum noch gänzlich bei Namen, so reichlich war es allmählich geworden. Den größten Teil seines schönen Palastes, Klammer auf, echt Zedernholz bitte, türische Baumeister und Innenarchitekten, alles was gut und teuer bitte, Klammer zu, füllten Frauengemächer und Frauenzimmer, Hauptfrauen, Nebenfrauen, Hauptmägde der Hauptfrauen, Hauptmägde der Nebenfrauen, Nebenmägde der Hauptmägde, Fußwascherinnen und Stuhl zum Gottesdienst, Trägerinnen, Haarsalberinnen, Haarsalbebereiterinnen, Haarsalbebereiterin, Helferinnen. Und alle wollten möglichst oft in ihrer Würde anerkannt und erkannt werden. Wer etwa glaubt, ein König habe gar keine Pflichten, irrt sich und wandelt im Rate der Gottlosen. Sehr viele Pflichten sogar. Zum Beispiel, und dann, also genug, er hat sie. Eine aber sorgte unablässig dafür, dass ihr Name und sie selbst ihm nicht aus dem Gedächtnis kam. Auch sie war nur eine Haremsinsassin wie die anderen, Gegenstand gnädiger Lust, Sache, Sklavin ihres gebietenden Herrn und Eheliebsten. Sie hätte es nur einmal wagen sollen, sich anders als in tiefer Demut zu nahen, sich nicht zur Begrüßung in den Staub zu werfen, einen eigenen Gedanken zu hegen, einen Atemzug nur zu tun, der ihm, dem tapferen, frommen, ehrfurchtweckenden und heischenden König, nicht gefiel. Er hätte sie zernichtet, zerschmissen, zertötet, zerstäubt. War er nicht ein mächtiger Fürst und männlicher Mann, ein sporentragender Hahn sozusagen? Erstaunte nicht die Erde vor seiner Pracht, erfüllte der Glanz seines Ruhmes nicht oben und unten, vorn und hinten, alle Windrichtungen und, wenn es ihm beliebte, noch einige darüber? War er nicht David? War er nicht? Er war es. Juda, Israel hieß sein Reich. Jerusalem seine Hauptstadt und Bathseba die Frau, vor der er zitterte, die ihn beherrschte und deren Willen das oberste Gesetz war, im Himmel und auf Erden. Sie war die letzte, die er zur vollgültigen Gemahlin erhoben hatte. Klammer auf. Nachher hätte er sich erdreisten sollen. Auch Abisag von Sunem, seine lebendige Wärmflasche, wurde ihm erst bewilligt, als es sich bestimmt nur noch um eine harmlose ärztliche Verordnung handelte. Klammer zu. Die Geschichte ihrer Liebe pfeifen heute noch die Spatzen von den Dächern, auf denen sie sich zunächst abgespielt hatte. Hüben der König, drüben Bathseba, die Frau des Hauptmanns Uriah, der im Felde gegen die Ammoniter stand. Hüben geruhsame, abendliche Ausschau über unsere liebe und getreue und schöne Stadt. Drüben unsere liebe, ungetreue und schöne Frau, bekleidet mit allen Reizen ihres Unbekleidetseins, beschäftigt mit den mannigfachen Manipulationen einer sorgfältigen Körperpflege und der Wohltat eines bekömmlichen Bades. Ihrem Ehemann bekam es allerdings nicht ganz so gut. Die Nacht war warm. Der König konnte sich gar nicht entschließen, das kühlende Dach zu verlassen. Er hätte doch keinen Schlummer gefunden. Auch die folgenden Nächte waren warm und auch sie waren schlummerlos. Es hilft nichts, die Wahrheit muss einmal gesagt werden. Auch Könige sind Menschen und mitunter fähig, Menschen zu erzeugen. Dass Prinzen niemals die Söhne ihrer Väter gewesen sind, ist boshafte Übertreibung. Für viele gilt das, nicht für alle. David genoss allein durch seine Hauptfrauen die Wonnen 19-facher Vaterschaft, ungerechnet die Töchter und den erstgeborenen Sohn der Bathseba, der alsbald nach der Geburt starb. Nathan hatte den Tod gleich vorausgesagt, als die Badebekanntschaft des Königs ruchbar wurde. David, der vor den neu aufkommenden Sehern und Propheten wie Nathan eine abergläubische Angst hatte, sah deshalb der Niederkunft der Königin mit trüben Ahnungen entgegen. Als das Kind dann wirklich starb, war er eher beruhigt. Nathan hatte Recht behalten, Jahwe hatte ein Opfer eingefordert, damit schien die Rechnung im Wesentlichen beglichen. Es nützte nichts, sich zu härmen. Geschehen war geschehen, das Kind war tot, man würde der betrübten Bathseba ein anderes schaffen. Ihr erster Ehemann Uriah war auch tot. Vom Jammern stand er nicht wieder auf. Das wäre auch sehr unerwünscht. Er war halsstarrig und dumm gewesen und hatte sich sein trauriges Ende selbst zuzuschreiben. Der König war ganz unschuldig, oder so gut wie, oder wenigstens so gut wie beinahe. Dass der Tag schwül und der Abend kühl war und Bathseba im Freien gebadet hatte, dafür konnte er gar nichts. Dass er sein Gelüsten nicht bezwingen konnte, war Gottes Gabe und die heiße Natur seines Blutes, dafür war er also wieder nicht verantwortlich. Als sie ihm dann ein süß-saures Geheimnis mitteilte, hatte er sofort Uriah kommen lassen. Wäre der kein solcher ehrpuzzeliger Tollpatsch gewesen, es wäre alles gut ausgegangen. Auch andere Männer herzen fremde Frucht als eigenes Fleisch und Blut, und es war nicht einmal immer ein König, der als freiwilliger Helfer ihren Garten betreute. Man weiß es nicht, wird belächelt und ist glücklich. Das ist nun mal der Lauf der Welt. Unersättlich wie die dürstende Erde und der Schlund der Hölle ist der Schoß des Weibes, und ebenso wenig Spur lässt die Umarmung des Mannes wie der Adler in der Luft, die Schlange auf dem Stein und des Schiffes Weg in den salzigen Fluten. Uriah hätte sein schönes Gemahl umfangen sollen. So war es zwischen David und Bathseba besprochen. Dann war alles bestens erledigt. Deshalb hatte er auch unerbeten den Heimatsurlaub bekommen. Ein Verhängnis war es, dass dieser starrköpfige Hethiter sich auf das alte Gebot versteifte, nachdem der Soldat sich rein vom Weibe halten soll, solange der Feldzug währt. Kismet, dass er selbst in der Trunkenheit so viel Eigensinn besaß, nicht nach Hause zu torkeln, sondern im Palast unter der Wache des Königs zu schlafen. Nicht Davids Schuld. Das Schicksal hatte gesprochen. Diese unbezwingliche Keuschheit mochte ein Vorwand sein. Er konnte etwas Raunen gehört haben von den nächtlichen Katerfahrten seines Königs über die Dächer hin. Und wenn nicht, das Kind drängte zum Licht. Dann, war es nicht einmal sicher, ob David Bathseba vom Steinigungstod der Ehebrecherin retten konnte. Das Volk war manchmal so komisch rückständig. Und ob sie den Namen des Geliebten nicht preisgab? Wer kennt sich bei Frauen aus? Oft starrte sie düster vor sich hin, und es war mit ihr nicht gut, Feigen oder andere Südfrüchte essen. Die Leute machten schon genug Bemerkungen darüber, dass der König nicht mehr mit ins Feld zog. Es geschah zwar auf allgemeines Bitten, sein kostbares Leben nicht zu gefährden und die Leuchte nicht erlöschen zu lassen in Israel, wenn er aber nur noch seinen Verbleib zu Hause dazu benutzte, die Frauen seiner Offiziere, die seine Schlachten schlugen, großherzig zu trösten und ihnen die Langeweile in Schäferstunden zu verkurzweilen, so war diese Art des königlichen Hirten, Lämmlein zu hüten und zu vermehren, Vater seines Volkes nicht nur zu sein, sondern auch zu werden, wohl geeignet, Anstoß und einiges Befremden auch bei den Wohlgesinnten zu erregen. Das Ansehen der Monarchie war in Gefahr. Uriah erhielt einen Brief Davids an den Generalfeldmarschall und lieben Vetter mit dem Befehl, den Briefträger beim Ausfall der Feinde aus der belagerten Stadt an der gefährlichsten Stelle einzusetzen und dann allein zu lassen. Joab, ein treuer Diener seines Herrn, war gehorsam und befolgte Davids Weisung. Uriah, auch ein getreuer Diener seines Herrn, war auch gehorsam, enttäuschte die Erwartungen, die sein oberster Kriegsherr auf ihn gesetzt hatte, nicht, sondern fiel als wackerer Soldat und brav. Mit seinem Tode besiegelte er seines Lebens Inhalt und Gelübde, allzeit bereit zu leben und zu sterben für meinen gnädigen König und Herrn. Er lebte wahrscheinlich gern, aber er starb geradezu beneidenswert schön. Nicht den ekelhaften Strohtod im Arme seiner keuschen und ehrenhaften Frau, im Kreise von Kindern und bedrückten Freunden, sondern, hussa, den Tod der Reisigen, im freien Felde, vom Feind erschlagen, zu seines Königs Ehre und Gefallen. Hätte er um alle Umstände seines Handelns gewusst, so wäre er sicherlich ganz einverstanden gewesen. Er war des Herrschers Mann, gehörte ihm mit Leib und Seele in allen Treuen. Besser sein Blut befleckt die Erde als sein Atem die Krone. Der König hatte die Gnade gehabt, seine Frau seines Vergnügens wert zu finden. Der König geriet dadurch in eine etwas heikle Lage. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Auslöschen, wegblasen, was störend ist. Es erlebe der König, es sterbe Uriah. Bathseba trauerte geziemlich, ward dann dem König zugeführt, Klammer auf, diesmal durch die Türe, nicht über die Dächer, Klammer zu, und hielt sich ruhig in ihrer Schwangerschaft. Und wenn nicht Nathan das allgemeine Gerücht aufgegriffen und David eine zerknirschende Bußpredigt gehalten hätte, und wenn dann weiterhin nicht das Knäblein alsbald nach der Geburt gestorben wäre, so hätte über allem sich der Schleier gebreitet, der für Ereignisse am Hofe im Interesse ungeschmälerter Untertanenliebe dringend erwünscht ist. Kinder und Völker dürfen nicht neugierig sein und nicht zu viel wissen vom Treiben der Erwachsenen und Mächtigen. Das ziemt sich nicht und belastet nur ihre Gemütsruhe. Gottes Zorn über den Tod des Uriah aber erforderte eine besondere Besänftigung. Beinahe wäre der Feldhauptmann doch der Vater eines Sohnes des Königs geworden. Da genügte es nicht zur Buße, für an ihm begangene Frevel etwa nach dem alten Brauch einen Sündenbock zu schlachten und den anderen in die Wüste zu jagen. Vielmehr lechzte das empfindsame Gewissen Davids nach einer ganz außergewöhnlichen Entsühnung. Da die Stadt Rabba, deren Bürger Uriah von der Mauer her freundlicherweise erschossen hatten, sich um diese Zeit übergab, schien dies dem milden und allzeit gerechten König angemessen. Nicht, wie sonst wohl üblich, ließ er nur die Vornehmsten mit dem Schwert richten und den schundigen Menschenrest in die Sklaverei verkaufen, sondern er bestimmte die gesamte Einwohnerschaft zur Opferung. Alles Lebendige, Männer und Weiber, Säuglinge und Greise, ließ er zersägen, mit eisernen Zinken an den Boden festnageln oder eherne Keile durch ihre Leiber treiben. Einiges wurde auch zur Feuerung der Ziegelöfen nutzbar verwendet. Es gab ziemlich viel Lärm und war recht interessant für die Zuschauer. Die Betroffenen nach ihrer Meinung zu befragen, bot sich keine rechte Veranlassung, und der ganz tote Uriah konnte zufrieden sein. Die sehr lebendige Bathseba war es jedenfalls. Mit einem reizenden Lächeln nahm sie den Bericht entgegen, bewunderte die zentnerschwere goldene Krone des Ammoniterfürsten Harun, in Klammern zersägt, die der Liebste für sich mitgebracht hatte, und spielte versonnen, in den Edelsteinen, die der Siegreiche über sie ausschüttete und die bislang die Damen aus Rabba geschmückt hatten. In Klammern, treffliches Heizmaterial. Sie seufzte auch ein wenig. Aus ihrem bescheidenen Heim, vom Range einer einfachen Hauptmannsfrau, hatte das Schicksal sie hervorgeholt und erhoben. Man musste sich erst daran gewöhnen. Schwere Dinge geschahen um ihretwillen. Es ist nicht ganz leicht, Königin zu werden, nicht einfach, sich in Würde zu behaupten. Ein bisschen traurig macht es, an Rabba zu denken, aber was half das? Die Hauptsache ist doch, nicht wahr, dass es einem selber gut geht. Was bekümmerten sie auch schließlich diese unbekannten Menschen? Sie waren doch nur Staub unter ihren königlich gewordenen Füßen. Jedenfalls durfte ihr Gewissen jetzt ganz beruhigt sein. Das Blut und das Todesstöhnen der ammonitischen Opfer hatten ihre Seele gereinigt. Wie einst das wohlriechende Wasser und die Salben ihren Leib, als David sie ersah. Frei von Skrupeln und blütenweiß konnte sie nun ihrer Liebe sich widmen. Den Ammonitern hatte ein überaus gütiges Geschick vergönnt, ihr Leben für den wichtigsten Zweck hinzugeben, für das Wohlbefinden der Herrscherfamilie. Ihre Leiber bildeten den Thronsitz für ihre gnädige Herrin. Es war alles, wie es sein sollte. Süß war es zu wissen, dass für den Geliebten nichts unmöglich war, wenn es ihr Behagen galt. Erschauernd begingen sie das hochzeitliche Beilager zum andern Male. Und jetzt war es auch dem gütigen und verzeihenden Gotte wohlgefällig. Jahwe war durch das großartige Hinschlachten der heidnischen Menschentiere offenbar versöhnt. Diesmal blieb das Kind am Leben. Ein wunderhübscher Knabe war es, und sie nannten ihn, in dankbarer Demut vor Gott, der ihnen nach all der Aufregung nun den Frieden eines sonnigen Gemüts geschenkt, Salomo. Das ist der Friedenreiche. Abgekürzt Friedrich. Auch Nathan der Weise, der Gotteszornträger, beruhigte sich. Dass Bat Seba ihn sofort zum Erzieher des kleinen Prinzen erwählte und, nachdem sie diesen die üblichen 3 Jahre selbst gestillt hatte, ihm übergab, beeinflusste seine Meinung durchaus nicht. Im Gegenteil, er schädigte sich geradezu, wenn er seine gesundheitlich so wohlbekömmliche Armut, die die Glieder schlank und geschmeidig erhält, mit dem Fettansatz vertauschte, den eine Hofküche erzwingt. Es ist nicht jedermanns Sache, statt gerösteter Heuschrecken, gedörrter Kräuter, eine Handvoll Bohnen und dergleichen einfacher und die Säfte nicht verdickender Nahrung immerfort Wein, Kuchen, Braten und königliches Spalierobst zu genehmigen. Und ist nicht ein derber, härener Prophetenrock, durch dessen Zerrissenheit Sonne und Wind ungehindert Zugang haben zum rauhaarigen Männerbusen, besser als ein weiches Wollengewebe und Byssusleinen? Nathan hatte oft sehr schwere Bedenken, ob er nicht alles von sich werfen und schnell einmal in die Wüste austreten müsste, um sein Bedürfnis nach Enthaltsamkeit und Predigt zu befriedigen. Aber Bathseba, die viel Verständnis für philosophische Unterhaltungen bezeigte, wusste ihn doch zu überzeugen, dass sein Übertritt zum Hofjudentum verdienstvoll war. Übrigens in jeder Hinsicht. Sie verschwendete nicht, aber am rechten Platze war sie auch nicht geizig. Salomos Erziehung war in der Tat sehr wichtig. Er hatte zwar 15 ältere Brüder, 15 Vormänner zum Thron, aber immerhin war er ein Anwärter. Gibt es nicht Aussatz, Pest, Frauenlist, Schlangengift, Lungensucht und sonstige gnädige Krankheiten? Die zärtlich besorgte Mutter musste mit allem erdenklichen Unglück in der lieben Familie rechnen und ihren Friedrich jedenfalls so bilden lassen, als ob er der Erstgeborene wäre. So trödelten Nathan und der kleine Salomo einträchtig durch die königlichen Höfe und Gärten, lustwandelten am Bache Kidron entlang zum Brunnen Rogel und dann das Tal Hinnon hinauf, erstiegen die Anhöhe Moria, ja, sie unternahmen auch weitere Ausflüge durch den Olivenhain am Abhang des Ölberges und bis hinauf auf seinen Gipfel oder gegen das Gebirge Ephraim hin. Der Ältere machte kluge Sprüche und der Jüngere verstand sie meistens nicht ganz, prägte sie sich aber wortgläubig ein und entnahm daraus, was ihm geeignet schien, wie das so zugeht und die altbewährte Schulmethode ist. Salomo lernte, dass man den Vater, besonders aber die Mutter, achten müsse und dass nur ein Narr Bürgschaft für seine Freunde übernimmt. Nathan bläute ihm Gottesfurcht ein und riet ihm dringend vom Verkehr mit bösen Buben ab. Das Rezept wurde ihm anvertraut, das Kraut mit Liebe besser schmeckt als Mastvieh mit Hass. Man soll nicht schwatzen, wenn man etwas nicht weiß, sonst merken die anderen, dass man noch dümmer ist als sie. Geizig sein ist lasterhaft, aber viel zu schenken ist albern. Der Reiche herrscht über den Armen, und wer sich Geld leiht, gerät in Abhängigkeit. Daraufhin beschloss Salomo, späterhin möglichst viele Schätze zu sammeln und für sich selbst zu behalten. Besonders beschäftigte ihn aber der eifervolle Zorn Nathans gegen die Unzucht im Allgemeinen und die Huren im Besonderen. Der von Natur aus etwas stiefmütterlich behandelte und deshalb sehr sittenstrenge Prophet konnte sich gar nicht genug tun in warnenden Bildern und abschreckenden Beschreibungen. Klammer auf, wenn Bathseba bestimmt aus dem Wege war, flogen auch etwelche kräftige Wörtlein gegen Ehebrecherinnen. Klammer zu. Salomo merkte auf, zog wieder Schlüsse auf seine Art und erklärte in kindlichem Eifer und hohem moralischem Empfinden: Wenn ich einmal König bin, dann gehe ich bestimmt nicht zu fremden Frauen. Ich nehme mir alle, die mir gefallen, für mich. 100 oder 200 oder gleich 1000. Wenn ich König bin, du liebes Jahwele, 15 Vormänner. Nathan strich über die Backen des Erhitzten und suchte ihn zu beruhigen. Alles ist eitel. Aber der Gedanke kam auch in ihm nicht zur Rast und er spann sich zuweilen ein kleines, wohlgefälliges Netzlein, in dem er schmackhafte Zukunftsfliegen fing und genießerisch ausschlürfte. Nathan, Prophet A.D., Lehrer des Monarchen, Professor Nathan, Reichsschulrat Nathan, Graf Nathan, Kultusminister. Das ging honigseimiger ein und war behaglicher als mottiges Lodencape, Wanderbettelei, Pilgerstab, Almosenschale und Heuschreckenragout. Im Vorschuss auf künftige Herrlichkeiten ließ der weise Seher sich einstweilen die Haare schneiden und hub an, ein wenig weniger zu stinken. Bathseba aber hatte der Gedanke noch ganz anders in den Krallen. Mochte die Königin im Harem herumhorchen, verklatschen, verleumden, Intrigen spinnen, Intrigen auffädeln, sich Salben schmücken, die Fußsohlen kitzeln lassen, Süßigkeiten naschen, Zähne feilen, Nägel färben, Mägde schimpfen, zwicken, schlagen und was sonst der Tag an kleinen Annehmlichkeiten und Unterhaltungen bot, mochte sie nachts am Körper des Königs alle Wollust, alle verderbten Wonnen spenden und empfangen, die die Dienerinnen der Astarte und die großen Liebespriesterinnen zu Babel und in Ägypten erfanden und lehrten, immer hatte sie beharrlich das eine Ziel vor Augen. Nie irrte sie von der Bahn ab, nie vergaß sie die schmerzhaft in ihr wöhlenden Worte. König Salomo. Ende von Abschnitt 25. Gelesen von Alice Stein.